7. Wiederholen Sie nach dem Bitte. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Was trinken Sie? Ich trinke Tee. Was trinken Sie? Ich trinke Tee. Ich auch. Ich auch. 2 Tee bitte. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Kein Problem.